1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Sendung vor der Osterpause und die letzte Sendung hier in diesem Studio. Wir sind am 16.04. wieder da und dann sieht das Fernsehbild ein wenig anders aus, aber sonst bleibt alles beim Alten, also keine Sorge. So, wie immer freitags eine freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Nadine. Nadine ist 37. Hallo Nadine. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Danke. Um was geht's? Weswegen hast du angerufen? Bei mir geht's darum, ich möchte mal einfach mal so erwähnen, auf was für sexuelle Vorlieben ich stehe. Oh, wir sind alle sehr gespannt. Ja, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich kann damit leben und ich stehe halt einfach darauf, zwei Männern beim Sex zuzuschauen. Ach, also zwei schwulen Männern. Ja. Ja. Da stehst du drauf. Da stehe ich drauf, ja. Also ich habe mir zwar schon mal auch ein Porno angeguckt, so ein Schwulenporno. Gehe ich von aus. Ja, aber ganz ehrlich, das hat mir nicht gefallen, weil da geht's einfach nur um dieses Gerammel, sage ich jetzt mal. Ach so, was bevorzugst du denn? Was gefällt dir denn gut? Ja, mir gefällt einfach, wie diese Jungs miteinander umgehen. Ja, wie gehen denn Jungs miteinander um? Wie magst du es? Ich finde es einfach toll. Man sagt ja immer den guten Spruch, wahre Liebe gibt's nur unter Männern. Ja. Und ehrlich gesagt, wenn ich sehe, wenn sich zwei schwule Jungs umarmen, wenn die sich küssen, wenn ich sehe, wie die sich lieben, dann geht mein Herz auf. Ich wollte gerade sagen, dann geht dein Herz auf. Ja, auf der einen Seite geht mein Herz auf und ich habe einen schwulen Bekannten. Ja. Und der hat seit neuestem einen Freund und der ist aber bi. Ja. Und er hat ihn gefragt, ob er damit einverstanden ist. Sag's nicht. Sag's nicht. Ob ich zugucken kann. Ehrlich? Und? Der war damit einverstanden. Und hat es schon stattgefunden? Das hat schon stattgefunden. Ach, du bist ja Jack. Und? Ja. Wie war's? Oh, toll. Wie geht dir das? Dann saßt, da hast du auf ja, einem... Ich habe einfach, also der Raum, also im Schlafzimmer praktisch. Ja, also im Schlafzimmer. Genau, ja. Erzähl es uns genau. Die beiden Jungs und auf dem Bett. Ja. Ja. Du? Ich habe eher außerhalb gesessen. Ja. Auf einem Sessel. Ja. Und die haben mich eigentlich gar nicht wahrgenommen. Also so. ich habe irgendwann gesagt, also ich war erst im Wohnzimmer gesessen. Ja. Und die haben gesagt, ja, okay, du darfst. Ja. Aber dann bist du schon in das Schlafzimmer auch reingegangen, hast dich nur ein bisschen zurückgehalten. Ja, ja. Ja. Und ich habe gesagt so, mach doch einfach mal irgendwann komisch reingeschlichen, so. Ach so, ja, so ein richtiges Spielchen. Werdet erstmal warm, ja. Verstehe. Und wenn die gar nicht mehr damit rechnen, praktisch, gehe ich einfach rein. Ja. Ganz leise. Ja. Setz mich irgendwo in die Ecke auf den Sessel. So kam es. Und einfach weiter zu. Und so war es dann auch. Und wie ich dich kenne, Nadine, findest du das wahrscheinlich nicht nur schön anzusehen, sondern es erregt dich in gewisser Weise auch. Ja. Ja, also das Sexuelle an sich, das erregt mich. Ja, was hast du denn dann gemacht? Dann sitzt du da in der Ecke im Sessel und es erregt dich sehr. Hast du irgendwas getan dabei? Ja. Ehrlich? Mir selbst praktisch. Und haben die Jungs das mitbekommen? Nee. Wäre denen vielleicht auch eher... Erst als es praktisch fertig war. Ach so. Ja. Ja. Ich habe ja praktisch im Dunkeln gesessen. So. Ja. Ja. Das Zimmer war schon ein bisschen abgedunkelt. Ich glaube, den beiden wäre das auch relativ egal gewesen, ne? Ja. Nee, ich wollte halt beim ersten Mal, dass sie, das war ja praktisch das erste Mal. Für die beiden auch, ja. Ja, ja. Und, Achso, die beiden hatten auch zum ersten Mal Sex? Vor mir. Vor dir, natürlich, vor dir, ja. Aber nicht generell. Ja. Nee. Nicht generell. Und, So, das ist jetzt dein Fetisch, kann man so sagen. Das ist mein Fetisch, das kann man wirklich so sagen. War denn dieses Erlebnis, das du uns gerade geschildert hast, das erste Mal, dass du es so live mitbekommen hast? Ja. Ja. Und also ich habe vorher, den habe ich vor 2 Jahren kennengelernt, diesen Bekannten. Ja. Und also der Freund kann man sagen, eigentlich kann man schon richtig Freund sagen. Mhm. Wir liegen auch oft auf der Couch zusammen, ja. Ja. Der eine liegt beim anderen in den Armen so, ja. Aber da passiert nichts, weil ich genau weiß. Du? Ja? Ja, weil du genau weißt, dass er natürlich nichts von dir will. Hast du denn einen Freund auch im Moment? Nein. Wie lange schon nicht mehr? Das brauche ich auch gar nicht. Du brauchst gar keinen Freund? 2 Jahre schon. 2 Jahre schon. Du sagst, du brauchst keinen Freund. Warum nicht? Nee, ein paar Jahre. Nicht 2 Jahre. Ein paar Jahre schon. Und warum brauchst du keinen Freund? Weil ich das nicht haben kann. Warum nicht? Sexuell. Bist du lesbisch? Nein. Nein. Nee, da würdest du ja auch nicht gerne den Jungs zugucken. Ich sag's einfach so, in meiner Kindheit ist ein bisschen was vorgefallen. Ach so. Auch mäßig. Ach so. Oh ja, dann sind wir gleich in der ernsten Thematik. Also ich lebe nicht mit dem Missbrauch, ich denke auch nicht dran, ich habe damit abgeschlossen, sage ich jetzt mal so, ja. Ach, das ist ja interessant. Das heißt, da ist ein ernster Hintergrund hinter diesem Fetisch sogar, dass du selbst gar keine Sexualität in dem Sinne mit einem Mann haben oder genießen kannst. Ist das so? Ja. Und nach dem, was... Also ich hatte schon eine sexuelle Beziehung mit einem Mann. Ja. Also darauf, das hatte ich schon. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mit dem habe ich vielleicht 2-3 Mal im Jahr geschlafen. Ja, das ging da so 2 Jahre lang. Und dann habe ich gemerkt, okay, der braucht noch ein bisschen was anderes und habe ihn dann ziehen lassen. Ja, und du vermisst das auch gar nicht. Ich habe ihn schon geliebt, ja. Mhm. Aber ich habe dann mir lieber gesagt, bevor er mich betrügt mit jemandem, soll er seine Wege gehen. Und okay, das heißt, du vermisst es nicht? Nein. Nein. Und du hast jetzt für dich im Moment so deine Sexualität irgendwie in einer sehr... Ich lebe das aus praktisch. Also so wie ich das haben will, lebe ich das aus. Ja. Und das läuft gut. Und du bist mit dir zufrieden? Ich bin mit mir zufrieden, Und du möchtest an dem Schlimmen, was damals vorgefallen ist, gar nicht, da möchtest du gar nicht dran rühren? Nee, will ich nicht. Also ich habe auch keine Probleme mehr. Früher habe ich mir wirklich viele Vorwürfe gemacht. Das machen sich Kinder ja immer. Ja, ja. Aber seit ein paar Jahren, ich weiß, dass ich nicht schuld dran war. Und dieser Mann ist auch schon längst gestorben. Mhm. Und Ich finde, das kann natürlich auch ein Weg sein. Für die meisten Leute ist natürlich die Auseinandersetzung, die Therapie wichtig. Aber wenn du jetzt für dich sagst, dass du das so für dich so entschieden hast, finde ich, muss man das auch akzeptieren, wenn du dich dabei gut fühlst. Auf jeden Fall. Ja. Es ist zwar ein bisschen seltsam, aber dein Kollege vorhin hat gefragt, du hast ja auch gefragt, ob ich lesbisch bin. Also ich habe meine lesbische Freundin gehabt. Ja. Die hat sich in mich verliebt, hat gefragt, Nadine, wie ist es? Und ich habe dann halt aus Neugier, habe ich halt einmal mitgemacht und dann habe ich gesagt, nee, du, das ist nichts für mich. Immerhin hast du es ausprobiert und weißt, wovon du sprichst. Ja. Ja. Liebe Nadine, das war doch ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke dir auch. Wünsche dir alles Gute und wer weiß, wie viele nette Sessions ihr dann noch feiert, du und deine beiden Freunde. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Maria 31. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen. Hallo Maria, und was geht's bei dir? Also ich rufe an, weil ich über meinen Sohn sprechen möchte und über den Vater meines Sohnes. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist jetzt knapp 2 Wochen alt. 2 Wochen? Genau. Ganz, ganz klein noch. Der ist richtig klein, der liegt auch hier nebenan. Alles gut? Alles gesund? Ja, alles toll. Alles dran und sehr, sehr artig schon. Ja. Trinkt ganz toll, schläft eigentlich ganz toll. Und schlummert gerade auch. Ja, so ein bisschen knöterig. Der merkt, dass ich am Rotieren bin gerade. Mhm. weil es ist folgendermaßen, dass ich alleinerziehend bin. Also ich bin seit Anfang der Schwangerschaft allein. Das wusste ich auch. Und wie lange warst du denn mit dem Vater zusammen gewesen? Ich war circa ein halbes Jahr nur mit dem Vater zusammen. Also ist das so ein Unfall, Anführungszeichen, gewesen? Kann man schon sagen, doch. Ja, durchaus. Und es war auch so, dass er sich an sich gegen das Kind entschieden hat und mir zu einer Abtreibung geraten hat. Und ich daraufhin aber den Wohnort gewechselt habe, wieder zurück in meine Heimatstadt und mich auf jeden Fall für das Kind entschieden habe. Hat er dich denn unter Druck gesetzt? Das nicht, nee. Aber ja, jetzt war es so, dass ich eben diese 9 Monate durchgestanden habe, alleine. Ja. Das war nicht einfach für mich. Ja. Und ich bin eigentlich überglücklich, dass ich das geschafft habe. Mhm. Und habe auch die letzten 2 Wochen gemerkt, dass sich was verändert in mir. Ja. Und jetzt habe ich vor 2 Tagen die Nachricht von dem Kindsvater bekommen, dass er sich freut, dass sein Sohn gesund ist und wohlauf. Mhm. Aber dass er jetzt sehr ehrlich zu mir sein muss und dass er 6 Tage, nachdem mein Sohn geboren ist, noch einen Sohn bekommen hat. Mhm. Und dieser ist 3 Wochen zu früh gekommen, was eben bedeutet, dass er 3 Wochen, nachdem er mit mir das beendet hat, eine andere Frau, mit einer anderen Frau zusammen war. Jetzt bin ich gerade, Maria, etwas erstaunt, dass dich das so mitnimmt, weil ich am Anfang so verstanden hatte, dass du mit dem Kindsvater sowieso nicht mehr viel am Hut hast. Naja, ich meine, so einfach war das für mich nicht. Also er lebt in einem anderen Land, er lebt nicht in Deutschland und also ist mein erstes Kind und ich habe jetzt nicht, also ich habe innerlich immer noch gehofft und gerechnet, dass sich da irgendwas. Ach so, du hattest sogar auf eine Rückkehr und eine Beziehung gehofft? Irgendwo schon, ja. Irgendwo schon. Das habe ich mir nicht eingestanden, natürlich. Ich habe die Tafel gegeben, die das jetzt ganz alleine durchzieht, aber. Was heißt das denn? Ist er mit der anderen Frau jetzt zusammen? Das weiß ich gar nicht. Er hat sich 9 Monate nicht gemeldet und ich gehe jetzt davon aus, wahrscheinlich. Ja. Weißt du, wenn der sich 9 Monate nicht meldet, wenn du schwanger bist? Er spricht das gerade nicht für einen guten Charakter von dem Kerl. Nee, natürlich nicht. Finde ich aber ganz klar. Der wusste, dass du schwanger bist. Der hat dich sogar, naja, nicht zur Abtreibung gedrängt, aber er hat es dir so gesagt, dass er das will. Da wäre der bei mir eigentlich schon unten durch gewesen. Ja, das ist er bei mir auch gewesen. Aber wenn du dann ein Kind in den Armen hältst, was diesen Menschen ähnlich sieht und ähnlich ist, und ich bin da einfach, ich komme aus einer großen Familie, das ist bei uns mich macht das eigentlich von Anfang an, hat das alles bei mir verdreht und das ist jetzt eigentlich so eine Stufe zu viel, also ich komme damit nicht zurecht. Ach Maria, sei doch über alles glücklich, dass du ein gesundes Kind hast. Das Kind, ja. Wie du mir gerade gesagt hast, er liegt da, er schläft, es ist alles dran, es ist doch alles wunderbar gelaufen. Du bist gesund, die Schwangerschaft ist gut verlaufen, du bist nicht die einzige Frau, die alleinerziehend ist. Es gibt so viele Kerle, die sich davon machen. Wenn du auch noch sagst, du hast eine große Familie, da bist du eingebettet. Aber wie macht man das denn, wenn man abends ein Kind zum Schlafen bringen will und man merkt, man hat so eine Wut in sich und so einen Ärger, dass so jemand das einfach machen kann? Und ja, das ist natürlich das Problem, dass du denn deinen Ärger und deine Wut erstmal loskriegen musst. Aber heul dem doch keine Träne nach. Der ist es gar nicht wert, dass der mit dir zusammen ist. Aber ich bin ja nicht alleine. Ich meine, mein Sohn fragt mich irgendwann. Ich kann das nicht komplett zur Seite schieben. Natürlich nicht. Das ist ja jetzt auch die Frage. Er hat er dir geschrieben oder wie hat er sich gemeldet bei dir? Ja. Ich habe nur per E-Mail und ich musste das mit dem Vaterschafts Anerkennung, alles regeln und dass er, ich wollte einfach, eigentlich wollte ich auch, dachte ich irgendwann nur die Kohle von ihm sehen, bis ich jetzt erfahren habe, was da noch alles gelaufen ist. Gut, da. Also hat er die Vaterschaft denn angenommen? Ja. Ja. Ja, ja, jetzt ist auf einmal ist die große Gesinnungswandel da, ja. Dann nutze doch vielleicht diesen Moment, dass zumindest gewährleistet ist, dass dein Sohn im Wissen eines und seines Vaters aufwächst. Das ist doch wichtig, dass der Kleine weiß, das ist mein Papa, die sind zwar nicht zusammen, der hat sich vielleicht, wirst du ihm irgendwann erklären, der Vater nun wirklich nicht optimal verhalten, aber vielleicht auch er hat ja so eine Chance kriegen, dass er sich vielleicht verändert und vielleicht wird er ja doch noch dem Kind zugewandt. Aber das ist etwas, das hat mir der Familienberater schon gesagt, das ist wahrscheinlich noch zu früh. Aber wenn es bei mir wenn es um Abtreibung geht und um wirklich klare, eindeutige Fragen, und ich weiß, was das bedeutet hat für mich, mich dafür alleine zu entscheiden, dass dieser Mensch jetzt 9 Monate danach das so leichtfertig sagt, er sei jetzt ein guter Vater. Wäre ich auch skeptisch. Im entscheidenden Moment einfach den Schwanz eingezogen hat, da denke ich einfach nur... Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genau wie du und da muss noch viel passieren, um ihn ernst zu nehmen, nach dem, was er gesagt hat. Habe ich das denn jetzt richtig verstanden, dass doch eigentlich mehr deine Wut vorherrscht, als denn die Traurigkeit, dass das keine kleine, neue, junge Familie geworden ist? Naja, beides, aber momentan ist es schon eher die Wut, ja. Und auch der Ärger, dass ich da eben leider Gottes ziemlich illusionär bin. Und natürlich, wenn du mir jetzt sagst, 9 Monate meldet er sich nicht, das ist klar, das liegt eigentlich auf der Hand. Ja, aber mit sowas, habe ich nicht gerechnet, ja. Dass der da. Das ist auch schlimm, das muss man alles nur mal festhalten. Aus welchem Land kommt er denn? Aus dem skandinavischen Land. Maria, jetzt geht es darum, dass du stabil wirst, dass du emotional wieder klarer wirst. Wenn du das allein nicht schaffst, hol dir, du hast ja gerade schon ein Stichwort gesagt, Familientherapeut, du hast jemanden an deiner Seite? Na, das ist vom Amt halt jemand, der diese Vaterschaft regelt. Es wäre vielleicht gut, wenn du auch noch für eine gewisse Zeit zumindest auch noch eine richtige psychologische Stütze bekämst. Ja, das mache ich auch. Finde ich wichtig, damit du so für dich einen klaren Standpunkt bekommst. Zornig sein finde ich sehr richtig, aber irgendwann muss der Zorn auch verhallt sein, denn der schadet nur dir und nicht dem. Und dann freu dich und guck nach vorne, freu dich über dein Kind und auf das Leben mit deinem Kind. Und was mache ich denn, wenn er tatsächlich ihn sehen will? Tja, das ist jetzt, weiß ich nicht, wie das juristisch geregelt ist. Also er hat ein Umgangsrecht. Und ich will momentan, er schreibt jetzt die ganze Zeit, schick mir Fotos. Ich will einfach, ich will nicht, dass er ihn zu Gesicht bekommt. Und nicht nur aus Rache. Sondern einfach, das hat er nicht verdient. Okay, wenn er Umgangsrecht hat, hat er das Umgangsrecht. Das ist klar. Und lass mal ein bisschen Zeit vergehen. Vielleicht, man muss ja auch einem Menschen eine Chance geben, vielleicht ändert er sich ja auch. Ich weiß es nicht, ich sag's jetzt mal so. Aber die Chance muss man geben. Die muss man auch allein dem Jungen schon geben, dass er nicht gänzlich ohne Vater aufwächst. Du hast alles Recht der Welt, erstmal skeptisch und zornig zu sein. Aber so in die Zukunft, wenn seine Euphorie anhält und das ehrlich gemeint ist, würde ich ihm das Kind nicht entziehen. Aber das ist so früh, da müssen wir jetzt noch gar nicht groß drüber reden. Das habe ich jetzt heute, habe ich schon den ganzen Tag mit meinen Geschwistern und bei Freunden telefoniert und das ist eigentlich die Quintessenz von allem. Ja. Jeder sagt das, aber das kann ich gar nicht. Nein, sehen. Also wir halten jetzt erstmal fest. Sei zornig und lass den Zorn verdampfen, auch durch eine gute Hilfe, durch eine gute psychologische Hilfe. Freu dich über dein Kind, sei glücklich, dass es da ist und dass du gesund bist und dass das Kind gesund ist. Und alles Weitere wird sich dann erstmal fügen und geben, ja? Ja. Liebe Maria, ich möchte aber, dass meine Psychologin jetzt auch nochmal ein paar Worte mit dir spricht, die dir sicher noch ein paar Tipps geben kann, ja? Okay. Alles Gute dir und deinem Kleinen und viel Glück. Dankeschön. Gerne, tschüss. Ja, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 Jetzt muss ich mal ein bisschen üben hier. Jetzt ist jemand dran, der ist 40 Jahre alt und heißt Abdel Latif. Stimmt das? Ja. Abdel Latif. Ja. Ist das ein, lass mich raten, ein afghanischer Name? Nein, ich komme aus Marrakesch. Aus Marrakesch. Ah. Abdel Latif. Mein Lieber, um was geht's? Ja, es geht um meine Familie. Ich habe vor 3 Wochen jetzt meine Frau mit einem Messer bedroht. Du hast deine Frau mit einem Messer bedroht? Ja. Warum? Ich kam vom Kur 1 Tage davor. Ja. Und am Morgen, Samstag, der 3. haben wir uns ein bisschen gestritten. Bitte? Am 3.3. kommst du? Bitte? Ich habe dich nicht verstanden. Am 3.3. kamst du? Am 2. kam ich aus vom Kur, Diabetes-Kur. Ja, ja. Und am nächsten Tag haben wir uns am Frühstück gestritten. Weswegen? Einfach Routine, Kindern und... Du musst ein bisschen deutlicher sprechen. Ich habe nicht verstanden. Weswegen habt ihr gestritten? Wegen den Kindern. Ich kann mich nie so ganz genau erinnern. Es kam zum Streit am Frühstück. Okay. Dann ging sie einkaufen bis 4 Uhr. Und von 4 Uhr ist sie weggegangen zu einer Freundin, habe ich auch später erfahren. Sie kam erst um 1.15 Uhr in der Nacht. Mhm. Ich wusste nicht, wo die war. Ja. Ich habe mir erstmal Sorgen gemacht. Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Hast du versucht, sie mit per Mobiltelefon anzurufen? Ja. Nicht rangegangen? Die ging nicht dran. Ja. Okay, dann kam, du hast dir Sorgen gemacht, hast sie nicht erreicht und dann kam sie nachts um 1 nach Hause. Ja. Du warst wütend und in Sorge. Ja. Und dann? Und dann habe ich sie bedroht. Ich trinke normalerweise nicht so oft, ganz selten. Du trinkst nicht oft? Nie so oft. Mhm. Ich habe an dem Abend eine Flasche Wein getrunken. Ja. Und ich war einfach wütend. Und dann hast du sie gleich mit dem Messer empfangen? Ja. Aber ich hatte nicht vor, sie zu verletzen. Ich war ganz, ganz vorsichtig. Wo hast du das Messer denn hingehalten oder hingedrückt? Ich hatte das Messer in der Hand. Ja. Ich habe sie nur gefragt, wo die war. Mhm. Aber ich habe nicht sie mit dem Messer berührt. Ach so. Hattest du Sorge oder hattest du Angst, dass sie sich mit einem anderen Mann getroffen hat? Eigentlich nicht. Nein. So. Ich hatte keinen Zweifel, aber es war die Luft in der Beziehung war raus. Wie lange wart ihr denn zusammen? Oder seid ihr zusammen? Wir 16 Jahre. Wie viel? 16 Jahre? Ja. Ah ja. So, jetzt stehst du mit dem Messer vor ihr, bist ein bisschen angetrunken oder auch ein bisschen viel angetrunken. Wenn du nicht viel trinkst und eine Flasche Wein dir reinziehst, ist das ja schon auch eine ganze Menge. Dann gab es wahrscheinlich wieder einen Wortwechsel. Ja. Und wie endete das Ganze? Wie das endete, dass meine Kinder, meine Tochter die Polizei angerufen hat. Und dann kam die Polizei, ich musste raus. Aber in dem Moment hatte ich einen ganz hohen Blutzuckerspiegel. Es ging mir auch schlecht. Ich wusste nicht ganz genau, was ich gemacht habe. Also die Polizei hat dich mitgenommen? Nein, ich bin mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren. Du sagst, die Kinder haben die Polizei angerufen. Wie viele Kinder habt ihr? 3. 3. Die sind wie alt? 14, 11 und 5. Und haben die alle 3 das mitbekommen? Na, der Jüngste wahrscheinlich nicht. Nein, der Jüngste nicht. Mhm. So, das war jetzt Anfang März ist das passiert. Das Ganze. Wie ist denn die Situation heute in der Beziehung? Ich darf sie nicht anrufen, nicht nah von zu Hause, 300 Meter. Oh, dann ist das ja schon eine strenge Auflage. Dann nimmt man das ja ernst. Hast du deine Frau früher schon mal geschlagen? Nein, es kam zum Streit, dass ich sie geschubst habe, aber nicht so, nicht mit... Hast du denn seitdem mit deiner Frau nochmal gesprochen, telefoniert zum Beispiel? Nein. Gar nichts? Nein, die blockiert alles ab. Das heißt, sie ist sehr gekränkt oder verletzt oder sehr in Angst oder enttäuscht von dir und möchte Distanz. Ja. Also das zeigt mir schon, wie ernst das ist, wenn solche Maßnahmen ergriffen werden und wenn deine Frau diese Maßnahmen offensichtlich auch erwünscht. Wie soll es jetzt weitergehen? Wir haben am 13. einen Gerichtstermin, im Familiengericht, und ich weiß nicht, wie das weiterläuft. Ich habe mich auch entschuldigt. An dem Tag, wo ich aufgewacht bin im Krankenhaus, ich habe das gar nicht realisiert. Bei wem hast du dich denn? Wo hast du dich entschuldigt? Bei wem? Ja, ich habe ihr Blumen ins Büro geschickt. Hat sie die auch bekommen? Ja. Ja. Und hast du einen Brief dazu geschrieben? Ich habe auch Briefe dazu geschrieben. Aber sie hat nicht darauf reagiert? Nein. Was soll jetzt bei diesem Familiengerichtstermin geklärt werden? Was passiert da? Ganz genau weiß ich nicht. Hast du einen Anwalt? Ja. Wie erklärt der dir denn diesen Termin? Was passiert da? Das kam vor ein paar Tagen und ganz genau hat die Unterlagen angefordert, aber die weiß auch nicht. Und mir fällt schwer, im Gericht vor meiner Frau zu stehen. Warum? Weil ich kann nicht Schlechtes über sie sagen. Und ja, dann sag auch nichts Schlechtes über sie. Dann sag, dass es dir leid tut, dass du es bereust. Ich bereue das sehr. Aber die blockiert alles. Ich möchte nur, falls auch, wenn wir uns trennen werden, dass wir zu einer Gespräch kommen, dass wir einfach, dass wir ein, weil die hat, meine Frau, wir haben drei Kinder, geht arbeiten, und ich weiß nicht, wie das weiterläuft, das hört sich so an, und du gehst davon aus, dass sie wahrscheinlich wirklich sich von dir trennen will, für immer. Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht, weil. Was hast du für eine Chance? Du hast nur die Chance, bei diesem Gerichtstermin deine tiefe Reue zum Ausdruck zu bringen? Liebst du deine Frau noch? Ja, ja. Dann musst du das da auch sagen. Ja. Du musst sagen, dass dir das alles leid tut, was bisher geschehen ist, und dass du eine Zukunft siehst. Wenn sie die nicht sieht und wirklich nicht sieht, dann kann man nichts machen. Dann ist es vorbei. Ich weiß ja nicht, was da alles schon vorgefallen ist. Vielleicht war diese Aktion jetzt auch der I-Punkt auf alles, wenn jetzt so drastische Maßnahmen ergriffen worden sind. Das sagt ja viel aus, dass sie sich auch gar nicht bei dir meldet. Vielleicht sagst du mir auch gar nicht die ganze Wahrheit, was alles passiert ist. Doch. Oder deine Frau wird es anders auffassen oder eine andere Wahrnehmung haben. Sie hat andere Sicht, die kann auch das anders erzählen, aber die Tatsache, dass ich an dem Tag, wo ich aufgewacht bin, habe ich mich auch gefragt, was wäre, wenn jemand mit einem Messer vor dir steht. Wie wird es reagieren? Aber ich habe das ausdrücklich auch gesagt, dass mir das sehr leid tut. Wenn ich jetzt aufwache, ich bin ja bei einem Freund jetzt, dann ich kann das gar nicht mehr realisieren. Weil 16 Jahre mit einem Mensch, mit den Kindern, auf einmal wachst du auf, du siehst keinen Mensch mehr. Du kannst deine Frau nicht mehr im Arm nehmen. Alles weg. Ich verstehe. Wenn das so ist, wie du es jetzt darstellst, ist das natürlich auch sehr schlimm. Ist auch schlimm. Nur, so wie du mir die Sache jetzt geschildert hast, kannst du nichts machen, außer das, was wir gerade besprochen haben. Wenn du einen Anwalt hast, du kannst alle juristischen Sachen mit ihm klären, aber was so deine emotionale Haltung anbelangt, kannst du nur mit Reue zu diesem Termin gehen und dich entschuldigen und um eine Chance zu bitten. Mehr kannst du nicht tun. Da gibt es gar keinen anderen Rat, mein Lieber. Ich komme mit der Situation nicht richtig klar. Ich habe Depressionen. Ich kann das nicht realisieren. Ich möchte nur auch, falls bevor zu diesem Gerichtstermin kommt, dass wir ein Gespräch führen, dass ich ihr auch meine Reue zeige. Das, ja, wenn das Sie, ist eigentlich das, ernst das, gemeint. Das Problem ist natürlich, wenn sie das nicht möchte, hast du gar keine Chance, das zu erbeten. Du hast gerade ein Stichwort gesagt, dass du seelisch sehr fertig bist und an Depressionen leidest. Ja. Darüber wird jetzt meine Psychologin mit dir sprechen, was du diesbezüglich tun kannst. Ja. Die andere Sache, habe ich dir gesagt, wirst du nur dich fügen müssen und deine Reue klar kundtun. Mehr kannst du nicht machen. Du kannst nichts erzwingen. Ja. So, mein lieber Freund mit dem ungewöhnlichen Namen. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Wir haben 1.31 Uhr. Das ist unsere letzte Sendung vor der Osterpause. Nochmals Hinweis, wir sind am 16.04. wieder da und dann könnt ihr uns im Fernsehen in einer etwas anderen Anmutung sehen. Das Studio sieht etwas anders aus. Dieses Studio wird jetzt abgebrochen hier nach und hier gibt es dann auch keine Sendung mehr aus diesem Studio. Hier ist, heute ist die Nacht der ungewöhnlichen Vornamen. Ich glaube, ein junger Mann, 23 Jahre alt, Cedric, stimmt das? Na, hallo, mein Name ist Cedric. Cedric, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, also vorrangig geht es bei mir eigentlich um meine Online-Spielsucht, also speziell um das Spiel World of Warcraft. Ja? Wie viele Stunden am Tag sitzt du vor dem PC? Also mindestens mal 5 Stunden, eher 8 bis 10 Stunden am Tag. Und das wie lange schon? Oh Gott, seit ich bin draußen, das seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren? Das heißt, du lebst fast nur vor dem PC? Genau, aber es war nicht die ganze Zeit so. Also ich habe ursprünglich eine Ausbildung gemacht zum Schreiner. Wollte ich gerade fragen, hast du irgendwas gelernt oder? Ja, ich habe, wie gesagt, Schreinerberuf habe ich gemacht, ja? Habe die erfolgreich beendet, die Ausbildung, und danach ist mein Betrieb leider Konkurs gegangen nach einem halben Jahr, wo ich da gearbeitet habe. Und da habe ich meinen Konsum auch ein wenig eingeschränkt gehabt, aber jetzt ist es halt wieder eingebrochen im letzten Jahr. Und du bist im Moment arbeitslos? Im Moment bin ich arbeitslos, genau. Und hast entsprechend bin dann von daheim ausgezogen, ja. Und jetzt wohne ich allein und da hat es alles überhand gegriffen an dem Ganzen. Wie sieht denn dein Umfeld, dein soziales Umfeld so aus? Freunde, Bekannte, Familie? Also man würde jetzt vermuten eigentlich, dass es sehr schlecht wäre, aber ich habe wirklich einige soziale Kontakte noch von meinem Ausbildungsfeld und von meinem Schülerdasein, aber das Spiel, das konsumiert mich eigentlich komplett. Also wenn jemand fragt, dann sage ich bin weg und habe was anderes zu tun und erfinde Ausreden und so weiter, aber ich will einfach nur spielen. Aber du empfindest das auch, du sagst es ja auch schon, du empfindest das als Sucht. Ja, es ist eine Sucht, vor allem auch, weil ich das auf eine sexuelle Weise anhören finde, dieses Spiel. Auf eine sexuelle Weise sogar? Das habe ich noch nie gehört. Inwiefern? Also diese ganzen, die Charakter in dem Spiel, ja. Ich habe angefangen normal, also da war ich 15 Jahre alt, als das Spiel rausgekommen ist, und bin 16 Grad geworden. Mhm. Und dann habe ich angefangen, weibliche Charakter zu spielen, und ich habe gemerkt, dass diese weiblichen Charakter mich irgendwie antören von ihrer Art und Weise, was für Abenteuer die durchleben mit mir zusammen und alles. Und ich habe inzwischen schon über 15 Charakter auf der höchsten Stufe und die hören mich alle auf ihre Art und Weise an. Und es kommt auch häufig dazu, dass ich masturbiere vor dem Computer dazu. Das heißt, erst zu der normalen Spielsucht ist da auch noch diese starke sexuelle Anziehung. Interessant, das habe ich so noch nie gehört, aber ich erahne, was du meinst. Ich kann es mir so vage vorstellen. Das heißt, ist natürlich ein mächtiger Sog für dich, da immer wieder hinzugehen. Genau, ich habe bis jetzt noch mit niemandem darüber gesprochen. Ich schäme mich auch zum Teil dafür. Aber deswegen habe ich jetzt einfach mal die Situation ergriffen und eigentlich, ich fühle mich nicht selbst, ich hatte auch noch keine Freundin bis jetzt in meinen 23 Jahren, muss ich dazu sagen. Überhaupt nie? Nee, also es kam zum Beispiel vielleicht mal zum ersten Kuss oder sowas, als ich 13, 14 Jahre alt war, aber sonst haben mich meine kompletten virtuellen Charakter komplett befriedigt, weil ich stehe eigentlich gar nicht so auf Frauen, sondern auf diese virtuellen Charakter. Mhm. Das heißt im Klartext, du hast auch noch nie, also du hast dich nicht nur noch nicht verliebt in eine Frau, sondern du hast auch noch nie mit einer Frau geschlafen. Genau. Mhm. Und weißt du, spätestens an dem Punkt, vorher auch schon, finde ich das hochbedenklich, was du da machst. Weil du in einer Kunstwelt lebst. In einer vollkommen, einer Kunstparallelwelt, die dich von deinem... In dieser Welt kann mich halt niemand irgendwie beurteilen oder sonst irgendwas. Also ich komme aus einem, ich muss sagen, also ich komme eigentlich aus einem sehr guten Haus, wo sowas niemals irgendwie Thema war. Mhm. Und ich wurde immer sehr behütet aufgezogen, aber dieses ganze Umfeld, ich wurde immer so beurteilt und alles. Und in dieser Welt ist einfach sowas nicht da. Und meine Charakter, die werden mich nicht verurteilen für irgendwas. Aber genau das ist das Verlockende. Du lebst nicht mehr in der Realität. Die Realität ist anders. In der Realität wird man beurteilt. Da muss man mit leben, da muss man durch. Ich habe Sorgen, Cedric, wenn du das so weitermachst, dass du irgendwann komplett die Verbindung zur Realität, zum realen Leben verlierst. Und genau das habe ich auch, weil jetzt am 15. Mai kommt auch das neue Spiel raus, Diablo 3. Und ich habe schon alles vorab geplant. Also ich weiß schon genau, was ich da mache und dass ich gar nicht aus dem Haus gehe und dass ich meinen ersten weiblichen Charakter wieder erstelle. Und es ist wirklich alles schon vorab geplant in meinem Leben, aber alles nur nach dieser Sucht. Und ich kann einfach damit nicht... Nachdem du das schon so für dich so erkennst, hast du schon mal etwas unternommen, davon wegzukommen? In der Zeit, als ich in der Ausbildung war, war alles in Ordnung. Aber ja gut, das ist lange her. Nicht so arg lange her ist es wirklich nicht. Es ist ein Jahr her, wie gesagt, Konkurs ist die Firma gegangen und seitdem sitze ich jetzt wieder komplett vor dem PC. In der Zeit von der Ausbildung habe ich alles zurückgeschraubt, aber jetzt hat es wieder einen Einbruch gefunden, weil ich auch die sozialen Kontakte alle zurückgeschraubt habe. Ich erfinde Ausreden auch von meinen Eltern und so weiter. Und nur um zu spielen, auch jetzt immer am 15. Mai und so weiter, da war auch eine Hochzeit von meiner Familie, die habe ich jetzt schon abgesagt, nur weil dieses neue Spiel rauskommt. Ich finde, du musst in dem Punkt, genau wie jeder andere Süchtige, ob wir über Alkohol, über Drogen, über Spielsucht reden, du musst den radikalen Weg gehen. Der radikale Weg heißt, dass du dir von außen Hilfe suchst, weil du in einer Suchtspirale drin bist und dass du all dieses wirst vergessen müssen demnächst. Aber diese Charakter sind für mich wie meine Freundin. Ich kann die nicht einfach aufgeben. Nochmal, Cedric, das sind keine Wesen. Das sind Illusionen, in denen du da lebst. Komplette Illusionen. Stecker raus und alles zerplatzt. Also ich habe mit denen meine ganze Jugend verbracht. Verstehen Sie das nicht? Also ich weiß. Ich bin wirklich so weit mit denen gegangen und auch ich werde auch in Zukunft mit Diablo 3 oder diesem ganzen Kram werde ich es richtig nochmal übertreiben mit der ganzen Sache und auf die Spitze treiben. Okay, warum reden wir dann? Ich will eigentlich was ändern. Wenn du sagst, du wirst mit der dritten Version jetzt es genauso machen und sogar auf die Spitze treiben, okay, dann mach es. Dann müssen wir aber auch nicht weiterreden. Da haben Sie recht. Eigentlich muss ich was ändern. Eigentlich musst du was ändern. Eigentlich musst du zumindest der erste Schritt wäre, dass du zu einer Beratung gehst. Okay. Zu einer Suchtberatung. Geben wir dir gleich gerne noch ein paar Adressen an die Hand. Was du dann daraus machst, ist dein Ding. Du bist der Chef deines Lebens. Im Moment habe ich die Sorge, dass du dein Leben kaputt machst und dein Leben nicht lebst. Das zieht an dir vorbei. Du lebst in einer Kunstwelt, die nicht relevant ist letztendlich. Mensch, du musst raus, du musst zu realen Menschen, du musst zu einer realen Frau, du musst mit realen Freunden zusammen sein. Das macht dich kaputt. Ich kann verstehen, was Sie sagen, also da haben Sie recht, aber ich verstehe nicht, dass diese Sucht, die zieht mich einfach immer wieder zu diesen Charakteren hin. Das ist wie meine Freundin, wie irgendeine Ex-Freundin, die immer wieder nach mir bettelt oder sonst irgendwas macht. Also es ist wirklich... Das sagt der Alkoholiker auch über den Alkohol. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mir auch das Ding ist, ich bin ja nicht blöd so in der Art. Also ich habe wirklich mir schon oft das vor Augen geführt und so weiter, was ich eigentlich da mache. Aber ich immer wieder werde ich dahin zurückgezogen. Okay, du musst es sowieso alles für dich entscheiden. Niemand kann dich da mit Gewalt wegzerren. Wir rufen dich jetzt nochmal an und versorgen dich mit ein paar Informationstelefonnummern und Adressen. Was du dann daraus machst, ist genau dein Ding, das musst du entscheiden. Ich habe dir meine Meinung klar gesagt. Okay. Wünsche dir alles, sehr gerne. Wünsche dir alles Gute, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar, okay. Mach's gut. Ciao. So, meine Lieben. Hier ist Verena. Verena ist 63. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Verena, schön, dass du da bist. Über was reden wir? Ich wollte erstmal ein großes Kompliment an dich und auch an dein Team aussprechen. Vielen Dank. Wie ihr den Menschen helft. Die hören das alle mit im Hintergrund. Ich brauche auch mal ein bisschen Hilfe. Ich habe letzten Jahr am 23. September die Nachricht bekommen, also die, nach der Untersuchung vom Brustkrebs, dass ich Brustkrebs habe. Mhm. Ich habe 8 Chemos hinter mich gebracht. Mhm. Und die habe ich bis jetzt ganz gut überstanden. Also dieses Thema ist abgehakt. Bist du auch operiert worden? Noch nicht. Ja. Die OP habe ich jetzt vor mir am 23. April. Mhm. Mhm. Und also ich bin sehr gefestigt gewesen die ganze Zeit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind hier in Hamburg sehr gut mit den Krankenhäusern. Also ich will jetzt keine Reklame machen. Ja. Versorgt. Und ich habe natürlich jetzt ein bisschen Angst vor der OP. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass ich in der Chemo sehr viele Frauen kennengelernt habe, die mit dem Gleichen behaftet waren mhm. und sind. Und ja, man hat sich dann ein bisschen ausgetauscht. Man hat dann auch dadurch neue Kontakte geknüpft, um dem anderen auch zu helfen. Mhm. Und es ist erschreckend, ganz ehrlich, wie viele junge Frauen es auch betrifft. Ja, ich weiß. Es ist erschreckend in der Tat. Und das ist so hier im Norden so eine Ecke, weißt du, dass man sagt, oh Gott, hier sind sie alle mit Brustkrebs behaftet. Mhm. Das kann doch nicht angehen. Mhm. Und ich kann nur den jungen Frauen raten, immer regelmäßig sich untersuchen zu lassen. Ich habe es aber auch gemacht. Mhm. Und trotzdem, nach 2-3 Monaten kann es entstehen. Ja, ja, ja. Wie haben die Chemotherapien bei dir angeschlagen? Also sehr gut. Ich habe, das ist so zurückgegangen, nur ich habe ein inflammbares Mammakarzinom. Das heißt, das hat sich wie so ein Geäst über die ganze Brust verteilt. Mhm. Ich weiß auch, dass die ganze Brust abkommt, die rechte. Ja. In der linken sind Kalkablagerungen. Mhm. Die werden auch entfernt. Das heißt, also ich werde auch wieder einen Brustaufbau machen, weil ich mich noch zu jung fühle, um mhm. ohne Brust oder nur mit Amputation rumzulaufen. Und du hast Angst vor der Operation? Ja, ja. Und da habe ich natürlich ein bisschen Angst. Nur ich wollte noch mal den Frauen ein bisschen Mut zusprechen. Mhm. Ich bin also bis jetzt ohne psychologische Hilfe klargekommen. Ja. Muss auch dazu sagen, dass ich also dank meiner Familie auch große Hilfe habe. Bist du noch in einer Beziehung oder bist du in einer Nein, Beziehung? Nein, ich bin geschieden und ich bin Single. Ah ja. Aber es gibt eine familiäre Einbindung. Ja, ich habe aber sehr viel Freundinnen. Ja. Ich habe eine Enkeltochter von 5 Jahren mhm. und ich habe sehr viel halt in der Familie. Das ist schon mal sehr wichtig. Und da habe ich also wirklich, nur jetzt habe ich natürlich schon Angst vor der OP. Ne? Natürlich. Das klar. kann mir natürlich keiner nehmen. Nur im Endeffekt ist man ja Realist. Und wenn man den sich, man muss ja, man will wieder gesund werden. Das ja. ist das. Und es führt so, kein Weg an der Operation vorbei. Genau. Mhm. Also es ist, muss entfernt werden. Mhm. Um nicht wieder etwas, dass wieder etwas neu entsteht. Was haben deine Ärzte zu dir gesagt? Wie sind die Chancen für dich, wenn die Operation gut verlaufen ist, was wir natürlich alle sehr hoffen? Ja, wir haben jetzt neue Verfahren und sehr positive Verfahren. Also ich bin keine Anhängerin von plastischer Chirurgie in dem Sinne, sondern nur mit dem Eigengewebe. Mhm. Das heißt, es wird aus dem Bauch, also ein Teil, dann quasi erneuert. Das betrifft jetzt den Aufbau. Ich meine, die Krebserkrankung, welche Chancen haben die Ärzte formuliert, dass du vielleicht wieder ganz gesund wirst? Ja, also die Chancen sind sehr gut. Das ist doch prima. Die Chancen sind sehr gut, nur sie können natürlich vor der OP nicht sagen, inwieweit ist es betroffen. Nicht. Ich glaube, Verena, jeder Mensch kann dir nachempfinden, dass du jetzt davor Angst hast. Mhm. Aber du hast das ja jetzt schon ziemlich tapfer durchgestanden, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Und du siehst die Notwendigkeit und du hast eine gute Chance, dass du wieder ein gutes und normales Leben führen kannst. Mhm. Vielleicht etwas beeinträchtigt, aber wenn man das sogar plastisch relativ gut wieder herrichtet, wäre das ja eine große Gnade und eine ganz tolle Sache, wenn das so also wäre. Also es ist wie ein zweites Leben, kann ich ja, dir ich sagen. Ja, ich glaube, ich stutze gerade auch mit dem Wort Gnade, aber das ist so. Ja. Und ich kann auch, also ich rufe auch aus dem Grund an, nicht weil ich irgendwie Hilfe brauche, ich helfe mir schon bis jetzt selber. Mhm. Natürlich habe ich Angst vor der OP, aber das hätte jeder. Nur was ich jetzt von an Chemo, also an also wirklich jetzt rein Gift in meinem Körper habe, das ist natürlich auch nicht so ganz 10 Kilo Abnahme. Ich hatte vorhin ein bisschen drauf, zum Glück, ist nicht so schlimm. Aber es ist so, dass man natürlich dann, wenn man diese Hilfe nicht hat, mit Freundeskreis wichtig. Es ist die Familie wichtig. Und wenn man dann nicht aufgefangen wird, dann steht man natürlich ganz schlecht da. Ne? Vielleicht sollte man wirklich dann, wenn man so keine Familie und Freunde hat, dass man in eine Selbsthilfegruppe geht. Ja, also das wird auch vom Krankenhaus angeboten. Genau, dass man auf jeden Fall Gesprächspartnerinnen hat. Nun habe ich dann nachher auch nach der OP dann auch Reha und alles noch vor mir. Mhm. Und das werde ich auch alles annehmen. Bis jetzt, wie gesagt, habe ich das alleine geschafft. Aber man muss sich ja dann auch austauschen. Und das ist wichtig, dass die Frauen sich austauschen. Genau, genau. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich möchte den Frauen hier heute Abend, auch den jüngeren Frauen, nur Mut zu sprechen. Es ist eine sehr, sehr große Chance, normal weiterzuleben. Mhm. Nur man lebt natürlich anders. Ja, natürlich. Man lebt bewusst. Aber man lebt. Ja, aber man lebt. Und das ist das. Und deshalb habe ich das jetzt für mich so aufgenommen, dass ich sage, ich werde das durchstehen. Mhm. Bis jetzt habe ich es ja auch geschafft. Genau. Und vielleicht nochmal so einen kleinen Appell an die Frauen, dass sie sehr, sehr vorsichtig mit sich umgehen sollen. Also Verena, ich glaube, dass das ein guter Anruf war und dass du sicher vielen Frauen, die jetzt auch genau in deiner Lage sind oder vielleicht gerade in die Lage gekommen sind, dass du denen schon ins Gewissen hast reden können und denen ein bisschen Mut hast zusprechen können. Ja. Du sagst, am 23.04. ist der Operation. April, ja. Dann drücken wir dir die Daumen, Dankeschön. Dass das gut läuft. Na? Und wir wünschen dir von Herzen viel Glück und Gesundheit, dass du in ein paar Monaten wieder ganz fit bist und es dir richtig gut geht. Das wollen wir hoffen. Du den Sommer auch genießen kannst. Na? Dankeschön. Verena, alles Gute und schöne Grüße in den Norden. Dankeschön. Ja, tschüss. Ciao. Und hier ist Sabine. Sabine ist 44. Morgen Sabine. Hallo. Hallo Sabine. Um was geht's? Hallo Domian. Und zwar wollte ich ja mal einen Appell starten. Und zwar geht's ums Internet. Mhm. Und ich hatte eine 3-jährige Beziehung mit einem Mann, den ich im Internet kennengelernt habe. Und der hat aber in den 3 Jahren, in denen ich mit ihm zusammen war, muss dazu sagen, es war Fernbeziehung, hat er geheiratet und hat sich zwischenzeitlich dann auch wieder getrennt. Wie, alles während ihr eine Affäre hattet? Ja. Hattet ihr nur eine reine Internet-Affäre oder habt ihr euch auch real gesehen? Nein, das war schon sehr real. Sehr real. Ich habe ihn kennengelernt, also er hat mich schon sehr belogen. Mhm. Und nach circa einem Jahr, es waren ja doch Situationen, wo ich mir gedacht habe, hä, was ist denn jetzt da los? Oder er hat halt viel Geschichten erzählt und so weiter. Mhm. Und ich bin aber so der Typ, ich sehe nicht hinter jedem Baum einen Dieb. Ja, also ich denke mir immer, naja, okay, es gibt Situationen, da funktioniert es halt nicht so oder geht nicht so, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Ja. Und ich war immer sehr, ich möchte mal sagen, nicht neugierig. Auf jeden Fall hast du eine schlechte Erfahrung gemacht. Das kann man schon mal festhalten. Ja, und du möchtest einen Appell loswerden, sagst du? Ja, weil man rutscht da sehr schnell rein. Für einen Außenstehenden ist es immer leicht zu sagen, also mir würde es nicht passieren oder du hast ja irgendeinen Schaden, dass du das nicht merkst oder so. Aber das ist so ein schleichender Prozess. Mhm. Und wenn du dann in der Beziehung bist und merkst, dass da jetzt irgendwas anders läuft, wie du dir das vorgestellt hast, dann bist du plötzlich vom Kopf geschlagen und denkst da, boah, was ist denn jetzt da passiert? Bist du denn diesem Mann so allmählich auf die Schliche gekommen? Ja, Stück für Stück. Ja, Stück für Stück. Also er hat nie mit offenen Karten gespielt, der Typ. Das letzte Jahr schon. Also ich muss auch sagen, wir waren ja 3 Jahre zusammen. Mhm. Mit kurzzeitigen Trennungszeiten, weil ich ja, nachdem ich dann erfahren habe, dass er geheiratet hat, habe ich mich ja sofort von ihm getrennt. Mhm. Und er hat nicht nachgegeben. Er hat immer wieder gesagt, ja, das war sein größter Fehler und er will mich nicht verlieren und er trennt sich wieder. Aber ich hoffe, dass du heute von ihm weg bist. Ja, seit 2 Wochen. Oh. Sabine will einen Appell loslassen und es hat ihr offensichtlich selbst sehr schwer gefallen davon. Ja, es ist mir sehr schwer gefallen, weil es war wirklich so, es hat ja nicht nur Nachteile zur Beziehung zu führen. Ich habe sehr viele Vorteile daraus gezogen. Zum Beispiel? Er war ja kein schlechter Mensch. Er war halt, naja, er hat ein Doppelleben geführt. Ja. Und welchen Vorteil hattest du davon? Welchen Vorteil? Ja, welchen Vorteil du hattest? Also erstens mal, ich habe schon mal gar nicht den normalen Alltag mit ihm gehabt. Mhm. Er ist zu mir Wochenende gekommen, er hat Urlaub genommen, ist zu mir gekommen, er hat mich zu den Ferien eingeladen, ist mit mir okay. In Hotels. Wollen wir vielleicht für diese Variante der Beziehung gar nicht so viel Werbung machen? Ja. Währenddessen hat er dich natürlich permanent belogen, ne? Das müssen wir genau. Dann auch dagegen halten. Und dagegen. Genau. Ja. Er hat mich permanent belogen. Mhm. Und ich habe wirklich lange Zeit gebraucht, um mich vor ihm zu lösen. Ja. Weil er hat es gegen mich benutzt. Er hat gewusst, ich will jetzt nicht sagen abhängig von ihm, aber er hat mich mehr oder weniger abhängig gemacht, weil er war ja sehr lieb und sehr herzlich und so, bist du er denn, hat mir viele Wünsche erfüllt und ja, so. Ja, natürlich, aber, das ist immer die andere Seite. Bist du denn ja, jetzt gefeit davor, dass dir sowas nicht nochmal passieren kann? Oh Gott, ich hoff's. Ja. Ich hoff's, weil es ist wirklich, es ist schwer. Also dein Traum war schon... Dein Traum war damals schon immer gewesen, dass du mit diesem Mann selbst auch zusammenkommst. Ja. Ja, ja, das war meine Vorstellung. Und solange, er kann ja extrem gut schauspielern. Mhm. Also jetzt, da dazu gehört ja was, ne? Jetzt ist seit ein paar Wochen ist hier Schluss. Ja. Und wann hat er sich das letzte Mal gemeldet? Per SMS zum Beispiel? Gar nicht. Gar nicht. Aha. Weil an dem Tag, wo wir uns getrennt haben, da ist er ja auch so heimlich still und leise dann verschwunden, nachdem er gemerkt hat, also da ist jetzt nicht mehr viel zu retten. Mhm. Und dann habe ich ihm noch einige SMS geschrieben, was ich von ihm halt und dass ich halt da nicht möchte, dass er noch zu meiner Tochter Kontakt hat und so weiter. Und das war's dann. Das war's dann, ja. Und er hat sich da jetzt nicht mehr gemeldet. Und so, ich Sabine, hoffe, dass er sich nicht mehr meldet. Dann wollen wir sehr hoffen, dass dir nicht wieder so etwas passiert. Ja, und vor allem, dass es wirklich, es ist ja, man rutscht da wirklich voll schnell rein. Ich weiß, was meinst du, wie oft ich das hier schon gehört habe? Echt? Ja. Bin ich nicht die einzig Dumme. Ja, es gibt so viele Menschen, denen das passiert und so viele haben so große Schwierigkeiten, da rauszukommen und ja, leiden darunter, weil es natürlich immer eine Demütigung ist und es ist alles schrecklich. Also, es war ein kleiner Appell von dir mit deinen schlechten Erfahrungen, dass die Leute vorsichtig sein sollen mit solchen Dingen oder wenn sie auch Affären sind und das fünfte Rad im Wagen und so weiter. Ich hoffe, dass es dir nicht mehr passiert, dass du das bald einen auch netten Typ kennenlernst, mit dem du dann... Ach, bestimmt. So. Bestimmt, ich bin ja Gute. Natürlich. Ich bin die Guten. Ne? Und weißt du, was du mich erinnerst von der Sprache, vom Dialekt her, an Daniel Kübelböck. Ja, der kommt aus Nürnberg. Siehst oder? Du? Siehst du, da haben wir es. Ja. Und du bist aus Nürnberg. Ja, nee, von Nürnberg, ja. Da haben wir es. Genau. Ich hab's doch gleich so gehört. Ist es schlimm? Nein, absolut nicht. Nein. Es hat mich nur daran. Ich mag den Dialekt ja nicht so gerne. Ach, naja. Nein, wir sind ja ganz groß. Es gibt nur einen Dialekt, den ich nicht mag, aber das sage ich jetzt hier nicht. Sächsisch. Nein, die Sachsen sind doch tolle Leute. Nein. Sabine. Ja. Alles Gute. Toi, toi, toi für die neue Liebe. Ja, ich hoffe, dass irgendwann die neue Liebe kommt. Nein, ich meine, ich bin ja, ne? Besser noch. Eine gute. Natürlich. Alles Liebe und viel Glück. Tschüss, tschüss, Sabine. Okay, danke. Ciao. Schön. Tschüss. Sabine aus der Nähe von Nürnberg. Liesel, 69. Guten Morgen, Liesel. Hallo, Domian. Hallo, Liesel. Nicht aus der Nähe von Nürnberg. Nein. Duisburg. Ja. In unserem Nordrhein-Westfalen-Land hier. Richtig, in dem schönen, am schönen Niederrhein. Also sehr gut. Auf dieser Rheinseite bin ich. Sehr schön. Ja, Mörs. Liesel, über was reden wir beide? Wir reden über den Hirsch. Ach, über meinen weißen Hirsch im Hintergrund? Ja. Warum? Warum? Dein Kollege hatte mir irgendwie gesagt, wenn beim Transport mal was passiert, ich habe den gleichen. Du hast und wirklich den den gleichen Hirsch. Ach. Und ulkigerweise hat eine Bekannte von mir, wir haben zusammengesessen und sagt, hast du auch die Sendung gesehen mit dem Domian? Da hast du mal drüber gesprochen. Ja, vor kurzem noch. Ja, vor kurzem. Ja. Und dann hatte die eine Bekannte wieder und sie und ich, also wir haben drei Hirsche. Das ist deiner oder sind eure auch weiß? Weiß ist Porzellan. Ich hol den mal ein bisschen näher, weil wir müssen den ja heute sowieso einpacken, weil wir hier umziehen. Aber ich zeig ihn mal. Gut in Watte einpacken. Ja, ich zeig ihn dir mal. Guckst du gerade Fernsehen? Ja. Ja, dann kannst du ihn so besser erkennen. Ist das wirklich dein Hirsch? Ja, genau. Den behandeln wir wirklich wie ein rohes Ei, diesen Hirsch. Ja. Eine kleine Fehl, wenn man irgendwas passiert, kann man den Zacken ja die Zacken abbrechen und das wäre zu schade. Ja, das sind 12 Änder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau. Ja. Genau. Wo hast du deinen? Ich habe den schon, also ich gucke hier schon 15 Jahre deine Sendung. Aber so alt ist der Hirsch nicht, 15 Jahre. Nee. Ganz am Anfang. Aber 10 habe ich, also 8, 9, 10 Jahre habe ich den auch schon. Ja, wir auch. So alt, mindestens, ja. Also das heißt, wenn mal was wir natürlich nicht hoffen, wenn mal was Schlimmes passieren sollte mit dem Hirsch, dann können wir uns an dich wenden. Mhm. Und ich hoffe, einer trennt sich denn davon. Aber das ist ja wirklich lustig in so einer Sendung, also jetzt hier in der Fernsehsendung. Ja. Man sieht ja nicht viel in diesem Studio. Da ist, Ach, ich habe übrigens doch heute Mittag das Studio gesehen. Ja, wir haben gestern... Durch den Fernsehen ist das gekommen, also live, das Studio. Genau. Konnte man alles schon genau erkennen, habe ich mir so vorgestellt, wo du demnächst sitzt. Also, wir haben gestern übrigens, wo du es gerade sagst, habe ich auf meine Facebook-Seite Fotos aus diesem alten Studio gestellt. Da könnt ihr auch so im Hintergrund, wie es hier so aussieht, das könnt ihr euch mal angucken auf meiner Fan-Seite auf Facebook. Und demnächst werden wir dann auch aus dem neuen Studio, auch so aus dem Hintergrund Fotos machen. Mhm. Ja, ja, liebe, also ich habe, wie gesagt, 15 Jahre, habe eigentlich oft auch oder hätte zu dem Themenabend auch oft was sagen können. Ja. Aber dann bin ich nicht durchgekommen und Ding. Aber ich werde es immer wieder versuchen. Ich melde mich im neuen Studio nachher nochmal. Wer weiß, vielleicht müssen wir uns schon vorher bei dir melden, wenn irgendwas mit unserem schönen Hirsch passiert. Nein. Er braucht halt nur einfach ein Paket Watte kaufen und packt das in Watte und in den Schuhkarton. Aber ich will dir sagen, wir hatten, es gibt auch einen Vorgänger von diesem Hirsch. Und der, ach so. Und der ist uns wirklich kaputt gegangen. Ach. Und dann hat mein Kollege Roland Lohr diesen entdeckt und den also noch gekauft. Ich meine, ich habe den in Duisburg gekauft. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich hatte zwei und habe einen verschenkt. Ja, ihr und seht, Lise, siehst du im Hintergrund, da ist mein Redakteur, der Marc Strucken und mein Regisseur, und der Christian, die räumen jetzt schon auf. Jetzt heißt es hier bald Abschied nehmen. Ja. Lise, von dir verabschiede ich mich schon mal. Ja, schön, dass du angerufen hast. Und von dir auch, ja. Und wir und sehen wir uns. Wir sprechen bestimmt nochmal zusammen. Sehr gerne. 16.04. Nicht vergessen, ne? Richtig, dann ist wieder neu. Dann sind wir wieder da. Ja. Liebe Lise, alles Liebe und alles Gute. Ja, bis dann. Tschüss. Und dann wünsche ich euch viel Glück beim Umzug. Dankeschön. Auch für das neue Studio. Natürlich. Die neue ist ja dann irgendwie. Ach, was ist das? Ist das auch ein Tier? Ja, das ist auch noch ein Tier. Das nehmen wir auch noch mit. Tschüss, Lise. Ja, tschüss. Ciao. Bis dann. Ja, Jungs. Ja. Jetzt heißt es Abschied nehmen hier, ne? Ja. Du stellst mir das Schwein hier hin. Wisst ihr, wenn wir das mal, das hatten wir mal anstelle des Hirsches hier hinten stehen. Aber wann? Erinnerst du dich noch? Ist lange her. Komm mal ein bisschen näher. Da haben wir eine Sendung gehabt, das große Fressen. Und da haben wir gedacht, dann nehmen wir den Hirsch weg und stellen das Schweinchen dahin. Aber von wem kommt das Schwein? Ich weiß nicht. Ein Zuschauer hat uns das mal geschickt und das halten wir in Ehren seitdem. Das ist spannend. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit, ja. Aber wir werden es wahrscheinlich nicht mehr sehen. Mal sehen. So, mein Stuhl ist auch schon rausgetragen. Der Marc hat ihn getragen. Vielleicht machen wir mit dem Stuhl noch was Besonderes. Wir halten euch auf dem Laufenden. Was können wir denn noch hier rausholen? Mehr? Bitte? Ja, den Hirsch müssen wir wirklich sehr gut verpacken. Und den ganz kleinen Hirsch. Den nehmen wir auch mit. Ich weiß noch nicht, wo wir den hinstellen im neuen Studio, aber irgendwie wird es schon funktionieren. Ist einem ja ein bisschen wehmütig. Ich war jetzt hier so lange in diesen vier Wänden. Aber wir wollen nach vorne gucken und nicht nach hinten. Ja, jetzt trinken wir noch einen Kölsch. Gleich. Genau. Und die letzten Sekunden sind da. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom 16.04. auf 17.04. Ich wünsche euch ein tolles Osterfest und sage ciao, tschüss, bye bye. Bis dann. Bye bye.